Ich bitte um die Erlaubnis, über den dunklen Begriff der Rundfunkzensur einiges sagen zu dürfen. Es wird damit besonders in den Zeitungen sehr viel Unfug getrieben. Der Verband der Berliner Kritiker hat sogar eine Resolution gegen die Rundfunkzensur gefasst. Wie wirkt sich denn diese Rundfunkzensur aus? Sie können im deutschen Rundfunk sagen, was Sie wollen. Vorausgesetzt, dass Sie nicht ganz so sprechen wie in einer Versammlung von lauter Gesinnungsgenossen. Unsere Pflicht gegen die Andersdenkenden ist, für einen nicht verletzenden Ton vor dem Mikrofon zu sorgen. Ich möchte nur an die selbstverständliche Haltung des Verlegers einer Zeitung erinnern. Er wird doch stets fordern, dass seine Redakteure gelesen haben, was sie drucken lassen. Das hat doch nichts mit Zensur zu tun. Meine Herren, die Richtlinien, die für den Rundfunk erlassen sind, lauten: Der Rundfunk ist überparteilich. Es muss also jemanden geben, der die Einhaltung dieser Richtlinien überwacht. Und das ist der Redakteur, der Intendant. Ja, aber dann ist Zensur, wenn man vom Standpunkt der Hörer wartet. Wir sollen improvisieren und wir können nicht improvisieren, wenn solche Zensur gemacht wird. Ich glaube, wir können aus Zeitmangel dieses Thema nicht weiter verfolgen. Doch, doch. Wozu bin ich denn